gut und schlecht, ja und nein, falsch und echt. Und die Wahrheit war rein und das Recht war gerecht. Die Welt ein Zauberbaum, die Zukunft war ein Traum. Und das Lächeln des Clowns keine List, er viel später sah ich die Welt wie sie ist. Adler sterben und die Ratten gedeihen. Tausend Scherben und wo Freiheit war Stein. Nur Stein. Wir fliegen durch das All, sind schneller als der Schall, züchten Gene nach eigenem Plan, bauen aus Kernreaktoren unseren eigenen Vulkan. Wir haben Sturm gesät, unsere Segel aufgebläht und die Wunder des Lebens zerdacht. Aber was haben wir auf der Erde gemacht? Adler sterben und die Ratten gedeihen. Tausend Scherben statt Wahrhaftigkeit Schein. Nur Schein. Wäre dies mein letztes Lied, soll es meinen Traum beschwören, dass es einmal doch noch geschieht. Das blinde Sehen und taube Hören. Adler sterben und die Ratten gedeihen. Tausend Scherben statt Wahrhaftigkeit Schein. Adler sterben.